Bruder, gib dir meinen Scheiß. Und es fällt dir dein Trommelfell bis nach Tirana. Mit deinem Stand der Beste von allen Fotzen in diesem Stadt. Dieser Sound ist wie eine Tocker dann dein Schädel. Du hast keine Angst vor mir, warum schotterst du dann, wenn du redest? Junge, schrei nicht in den Wald, wenn du das Echo nicht verträgst. Da man erntet, was man sieht, was da stell dich nicht in den Weg. Kommt nur im Rudel wie Wölfe, doch zieht ein Schwanz ein wie Hunde. Böser Blick in die Runde, ihr seid die Chicks, die ich bumse, ha? Und nein, mich sieht man nicht an einem Tisch mit reichen Vögeln. Nein, mich sieht man eher die Tochter von einem reichen Vögel. Im Video sieht man dich immer posen auf Boten, Junge. Doch in Wirklichkeit bleibst du einfach der kleine Boten, Junge. Allah, glaub mir, besser wär's, wenn du jetzt fließt. Sag deinen Liebsten jetzt rest in peace. Denn wenn dieser Chabo kommt, gibt es Krieg. Junge, mach mal keine Faxen, denn ich rede nicht, ich schieß. Das ist keine Mucke für die Fußballfans. Das hier ist Sterben für den Scheiß, so wie Hooligans. Hooligans, sei dir sicher, dass deine Bude brennt. Nach zwei Lines sieht man dich und dein Rudel rennt. Renn alle. Das ist keine Mucke für die Fußballfans. Das hier ist Sterben für den Scheiß, so wie Hooligans. Hooligans, sei dir sicher, dass deine Bude brennt. Nach zwei Lines sieht man dich und dein Rudel rennt. Heute steh ich an der Corner, doch bin ich neben McDragger. Aber sei dir sicher, du liegst, wenn ich dir im Bett. Schepper, ihr seid alles Hunde, wie dieser Filter für Snap. Schalter vor ihr Auftrags, Rapper, ihr könnt ein Packen Backpacker. Bin kein Raucher, doch manches Leben ist auf der Kippe. Ich rede nicht, ich zerficke, zerlege dich, wenn ich spitze. Trag meine Flex Fit Cap, schwarzer Hoodie und ne Blue Jeans. Ich krieg nie genug von Groupies. Und während wir auf diese Schellen zu fliegen, siehst du Scheißopfer auf dein Kopf, paar Schellen zu fliegen. Mein Leben ist wie Monopoly, ich zieh dich auf der Straße ab. Bin locker Top 5 aus dem Land mit der Adlerflagge. Und entweder hältst du dein Wort oder die Fresse. Junge, mach was ich dir sage, denn hier herrschen meine Gesetze. Und zu guter Letzt gehen Grüße raus an all die Cops. Wir sind 13, 12, wir sind Anti-Cops. Das ist keine Mucke für die Fußballfans. Das hier ist Sterben für den Scheiß, so wie Hooligans. Hooligans, sei dir sicher, dass deine Bude brennt. Nach zwei Lines sieht man dich und dein Rudel rennt. Renn alle. Das ist keine Mucke für die Fußballfans. Das hier ist Sterben für den Scheiß, so wie Hooligans. Hooligans, sei dir sicher, dass deine Bude brennt. Nach zwei Lines sieht man dich und dein Rudel rennt. Renn alle.